Sonjetschka, mein Täubchen, hatte diesmal nur mit Geld geholfen, denn, sagte sie, es gehe jetzt nicht mehr an, dass sie uns oft besuche, höchstens in der Dämmerung, damit niemand es sehe. Hören Sie? Nach dem Essen legte ich mich ein wenig hin. Aber was meinen Sie, was da geschah? Katharina Iwanowna konnte es doch nicht lassen und lud unsere Wirtin, Amalia Fjodorowna, mit der sie sich noch vor einer Woche fürchterlich gezankt hatte, nun zu einer Tasse Kaffee ein. 2 Stunden saßen sie und flüsterten die ganze Zeit. »Semjon Sacharitsch«, erzählte Katharina Iwanowna, »ist jetzt im Staatsdienst mit festem Gehalt. Er erschien bei seiner Exzellenz und seine Exzellenz kam selbst heraus, ließ alle anderen warten, fasste Semjon Sacharitsch an der Hand und führte ihn in sein Zimmer.« »Hören Sie? Hören Sie?« »Ich erinnere mich selbstverständlich Ihrer Verdienste, Semjon Sacharitsch«, sagte er, »obschon Sie diese leichtsinnige Schwäche haben, aber da Sie mir Ihr Wort geben und es bei uns außerdem ohne Sie nicht gut gegangen ist.« »Hören Sie?« »So verlasse ich mich denn jetzt auf Ihr Ehrenwort«, sagte er. Das heißt, sie hatte sich das alles einfach selbst ausgedacht, wissen Sie? Aber nicht aus Geschwätzigkeit und auch nicht, um damit zu prahlen. Nein, sie glaubt ja selbst daran, ergötzt sich an ihrer eigenen Fantasie, bei Gott. Und ich verurteile es nicht, nein, das verurteile ich nicht. Als ich nun vor 6 Tagen mein erstes Gehalt, 23 Rubel, 40 Kopeken, ihr vollzählig übergab, nannte sie mich sogar Liebling. »So ein Liebling bist du«, sagte sie. Und unter 4 Augen hat sie es gesagt, verstehen Sie? »Nun, was ist denn liebenswert an mir?«, fragte sich. »Und was bin ich denn nur für ein Gatte?« »Nein, in die Wange kniff sie mich. Und so ein Liebling«, sagte sie. Marmeladow hielt inne, wollte beinahe lächeln. Plötzlich aber erzitterte sein Kinn. Er beherrschte sich jedoch. Diese Schenke, das verkommene Aussehen des Mannes nach 5 Nächten auf den Heubarken, dazu die Branntweintrinkerei und gleichzeitig diese krankhafte Liebe zu Frau und Familie, machten seinen Zuhörer völlig irre.